Fertig! Abfahrt! Station Pankow! Komm, Karlineke, komm, Karlineke, komm! Wir wollen nach Pankow gehen, da ist es wunderschön! Bitte zurücktreten! Fertig! Abfahrt! Aufritze, hier ist eine Bulle mit Maren, bitte. Fertig, abfahrt. Station Gesundbrunnen. In der Brunnenschale ist ein Ding passiert. Ei, ei, ei, ei. Da hat die Zicke mit der Gans bussiert. Ei, ei, ei, ei. Da hat die Gans das liebe Vieh. Ei, ei, ei, ei. Vor lauter Gram den Lindidi. Ei, ei, ei, ei. Ach, Frieda, schnell noch ein Kuss. Fertig, Abfahrt! Station Rixdorf! Der Eisenbahnfahrt ins Blaue, alles aussteigen. Na, Fräulein, was haben Sie denn noch? Warum weinen Sie denn? Ach, Schaffner, lieber Schaffner, was haben Sie getan? Na, was denn? Sie haben mich nach Berlin gebracht. Ich wollte nach Amsterdam. Ach so. Nun fahren Sie geschwinde nach Harlem mich zurück. Aber gern. Denn wir armen Kinder blüht in Berlin kein Glück.